und keine Dose. Alles, was ich von Ihnen sehe, entzückt mich. Kommen Sie, wir wollen Anstalt machen, dass die Schuldigen in sichere Verwahrung gebracht werden. Oh, wie achtungswürdig wären die Juden, wenn sie alle ihnen glichen. Und wie liebenswürdig die Christen, wenn sie alle ihre Eigenschaften besäßen. Also mein Freund hatte mich vorhin belogen. Ja, und das aus zweierlei Ursachen. Erstlich, weil ich die Wahrheit nicht wusste. Und anderens, weil man für eine Dose, die man wiedergeben muss, nicht viel Wahrheit sagen kann. Ja, und wenn es dazu kommt, ist er wohl gar auch ein Jude, so sehr er sich verstellt. Das ist zu neugierig für eine Jungfer gefragt. Kommen Sie nur. In der Reihe »Die ganze Welt ist Bühne« brachte das Landesstudio Salzburg das Lustspiel »Die Juden« von Gotthold Ephraim Lessing. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Michael Stich, Branko Samarowski, Martin Krumm, Robert Tessen, ein Reisender, Wolfgang Stendar, Christoph, dessen Bediente, Peter Striebeck, der Baron, Hans Hässling. Ein junges Fräulein, dessen Tochter, Dietlind Haug. Lisette, Helma Gauthier. Aufnahme und Schnitt, Josef Adelberger und Therese Eibner. Rundfunkbearbeitung und Regie, Klaus Gmeiner. PS, das war eine Produktion aus dem Landesstudio Salzburg aus dem Jahr 1966, die wir Ihnen heute präsentiert haben. Noch zwei Programmhinweise. Morgen in der Holde Kunst können Sie Gedichte über Musik hören. Und in unserer Sommerserie mit Literatur aus Österreich bringen wir morgen Nachmittag die Hörspielfassung von Josef Winklers »Lass dich heim, Geigenvater« oder »Den Tod ins Herz mir schreibe«. Ein dramatisches Stück über eine Kindheit in den 1950er Jahren des 20. Jahrhunderts in Kärnten und darüber, wie sehr uns Geschichte prägt. Mein Tate, du hast mir einmal mit deiner groben, auch auf dem Feld der Sautratten, in dem das Skelett von Odilo Globocznik lag, mühsam erarbeiteten Seemannshand in der Küche vor dem Sparherd neben der Mamme ins Gesicht geschlagen, weil ich wieder bockig und unfolgsam war. Wirst du wohl folgen? Du wirst gleich eine Trachtprügel bekommen. Du wirst so schlecht kriegen, bis du blaue Würste am Arsch hast. Blut ran aus meiner Nase über meine Lippen aufs Hemd hinunter. Und tropfte auf den Küchenboden. Meine Mame hat sich zwischen uns beide gestellt mit einem Küchenmesser in der Hand und hat dich angeschrien, willst du den Buben erschlagen? Verzweifelt hast du ein Taschentuch aus deiner Hosentasche gezogen und mit ängstlichem Gesichtsausdruck an meine Nase gehalten, um das herausrinnende Blut zu stillen. Ich sage dir, mein Tate, es war einer der schönsten Augenblicke meines Lebens. Vielleicht hast du mir das Leben gerettet, weil du mich blutig geschlagen hast. Lass dich heimgeigen, Vater, oder den Tod ins Herz mir schreibe, von Josef Winkler mit Johannes Silberschneider als Ich-Erzähler. Morgen um 16 Uhr in Ö1. Fünf